Berlach wusste nun, dass er den Kampf beginnen, dass er zuerst handeln musste, er, der alte, todkranke Mann, den Kampf um ein Leben, das noch ein Jahr dauern konnte, wenn alles gut ging, wenn Hungertobel gut und richtig schnitt. Berlach richtete den Revolver gegen das Fenster, das nach der Aare sah. Dann schoss er, dann noch einmal, dreimal im Ganzen, schnell und sicher, durch die zersplitternde Scheibe hinaus in den Fluss. Dann ließ er sich nieder. Über ihm zischte es. Es war das Messer, das nun federnd in der Wand steckte. Aber schon hatte der Alte erreicht, was er wollte. Im anderen Fenster wurde es Licht. Es waren die Leute des Nebenhauses, die sich nun aus ihren geöffneten Fenstern bückten. Zu Tode erschrocken und verwirrt starrten sie in die Nacht. Berlach richtete sich auf. Das Licht des Nebenhauses erleuchtete das Schlafzimmer. Undeutlich sah er noch in der Esszimmertüre den Schatten einer Gestalt. Dann schlug die Haustüre zu. Hernach durch den Luftzug die Türe zur Bibliothek, dann die zum Esszimmer, ein Schlag nach dem anderen. Das Fenster klappte. Darauf war es still. Die Leute vom Nebenhaus starrten immer noch in die Nacht. Der Alte rührte sich nicht an seiner Wand. In der Hand immer noch die Waffe. Er stand da, unbeweglich, als spüre er die Zeit nicht mehr. Die Leute zogen sich zurück, das Licht erlosch. Berlach stand an der Wand, wieder in der Dunkelheit, eins mit ihr. Allein im Haus. Nach einer halben Stunde ging er in den Korridor und suchte seine Taschenlampe. Er telefonierte Chance, er solle kommen. Dann vertauschte er die zerstörte Sicherung mit einer neuen, das Licht brannte wieder. Berlach setzte sich in seinen Lehnstuhl, horchte in die Nacht. Ein Wagen fuhr draußen vor, bremste jäh. Wieder ging die Haustüre, wieder hörte er einen Schritt. Chance betrat den Raum. »Man versuchte, mich zu töten«, sagte der Kommissär. Chance war bleich. Er trug keinen Hut, die Haare hingen ihm wirr in die Stirne und unter dem Wintermantel kam das Pyjama hervor. Sie gingen zusammen ins Schlafzimmer. Chance zog das Messer aus der Wand, mühselig, denn es hatte sich tief in das Holz eingegraben. »Mit dem?« fragte er. »Mit dem, Chance.« Der junge Polizist besah sich die zersplitterte Scheibe. »Sie haben ins Fenster hineingeschossen, Kommissär?« fragte er verwundert. Berlach erzählte ihm alles. »Das Beste, was Sie tun konnten«, brummte der andere. Sie gingen in den Korridor und Chance hob die Glühbirne vom Boden. »Schlau«, meinte er, nicht ohne Bewunderung, und legte sie wieder weg. Dann gingen sie in die Bibliothek zurück. Der Alte streckte sich auf den Divan, zog die Decke über sich, lag da, hilflos, plötzlich uralt und wie zerfallen. Chance hielt immer noch das Schlangenmesser in der Hand. Er fragte, »Konnten Sie denn den Einbrecher nicht erkennen?« »Nein, er war vorsichtig und zog sich schnell zurück. Ich konnte nur einmal sehen, dass er braune Lederhandschuhe trug.« »Das ist wenig.« »Das ist nichts. Aber wenn ich ihn auch nicht sah, kaum seinen Atem hörte, ich weiß, wer es gewesen ist. Ich weiß es. Ich weiß es.« Das alles sagte der Alte fast unhörbar. Chance wog in seiner Hand das Messer, blickte auf die graue liegende Gestalt, auf diesen alten, müden Mann, auf diese Hände, die neben dem zerbrechlichen Leib wie verwelkte Blumen neben einem Toten lagen. Dann sah er des liegenden Blick, ruhig, undurchdringlich, und klar waren Berlachs Augen auf ihn gerichtet. Chance legte das Messer auf den Schreibtisch. »Morgen müssen Sie nach Grindelwald, Sie sind krank. Oder wollen Sie lieber doch nicht gehen? Es ist vielleicht nicht das Richtige, die Höhe. Es ist nun dort Winter.« »Doch, ich gehe.« »Dann müssen Sie noch etwas schlafen. Soll ich bei Ihnen wachen?« »Nein, geh nur, Chance.« »Gute Nacht«, sagte Chance und ging langsam hinaus. Der Alte antwortete nicht mehr. Er schien schon zu schlafen. Chance öffnete die Haustüre, trat hinaus, schloss sie wieder. Langsam ging er die wenigen Schritte bis zur Straße, schloss auch die Gartentüre, die offen war. Dann kehrte er sich gegen das Haus zurück. Es war immer noch finstere Nacht. Alle Dinge waren verloren in dieser Dunkelheit. Auch die Häuser nebenan. Nur weit oben brannte eine Straßenlampe. Ein verlorener Stern in einer düsteren Finsternis, voll von Traurigkeit, voll vom Rauschen des Flusses. Chance stand da und plötzlich stieß er einen leisen Fluch aus. Sein Fuß stieß die Gartentüre wieder auf, entschlossen schritt er über den Gartenweg bis zur Haustüre, den Weg, den er gegangen, noch einmal zurückgehend. Er ergriff die Falle und drückte sie nieder. Aber die Haustüre war jetzt verschlossen. Berlach erhob sich um 6, ohne geschlafen zu haben. Es war Sonntag. Der Alte wusch sich, legte auch andere Kleider an. Dann telefonierte er einem Taxi, essen wollte er im Speisewagen. Er nahm den warmen Wintermantel und verließ die Wohnung, trat in den grauen Morgen hinaus, doch trug er keinen Koffer bei sich. Der Himmel war klar. Ein verbummelter Student wankte vorbei, nach Bier stinkend, grüßte. Der Blaser, schon zum zweiten Male durchs Physikum gefallen, der arme Kerl. Da fängt man an zu saufen, dachte Berlach. Das Taxi fuhr heran, hielt. Es war ein großer amerikanischer Wagen. Der Chauffeur hatte den Kragen hochgeschlagen. Berlach sah kaum die Augen, der Chauffeur öffnete. Bahnhof, sagte Berlach und stieg ein. Der Wagen setzte sich in Bewegung. Nun, wie geht es dir? Hast du gut geschlafen? Sagte eine Stimme neben ihm. Berlach wandte den Kopf. In der anderen Ecke saß Gastmann. Er war in einem hellen Regenmantel und hielt die Arme verschränkt. Die Hände steckten in braunen Lederhandschuhen. So saß er da, wie ein alter, spöttischer Bauer. Vorne wandte der Chauffeur sein Gesicht nach hinten, grinste. Der Kragen war jetzt nicht mehr hochgeschlagen. Es war einer der Diener. Berlach begriff, dass er in eine Falle gegangen war. Was willst du wieder von mir? Du spürst mir immer noch nach. Du warst beim Schriftsteller, sagte der in der Ecke, und seine Stimme klang drohend. Das ist mein Beruf. Der andere ließ kein Auge von ihm. Es ist noch jeder umgekommen, der sich mit mir beschäftigt hat, Berlach. Der vorne fuhr wie der Teufel den Aargauer Stalden hinauf. Ich lebe noch, und ich habe mich immer mit dir beschäftigt, antwortete der Kommissär gelassen. Die beiden schwiegen. Der Chauffeur fuhr in rasender Geschwindigkeit gegen den Viktoriaplatz. Ein alter Mann humpelte über die Straße und konnte sich nur mit Mühe retten. Gib doch acht. Fahr schneller. Ich liebe die Schnelligkeit der Maschinen, rief Gastmann schneidend und musterte den Alten spöttisch. Der Kommissär fröstelte. Er liebte die luftleeren Räume nicht. Sie rasten über die Brücke, an einem Tram vorbei und näherten sich über das silberne Band des Flusses tief unter ihnen, pfeilschnell der Stadt, die sich ihnen willig öffnete. Die Gassen waren noch öde und verlassen, der Himmel über der Stadt gläsern. Ich rate dir, das Spiel aufzugeben. Es wäre Zeit, deine Niederlage einzusehen, sagte Gastmann und stopfte seine Pfeife. Der Alte sah nach den dunklen Wölbungen der Lauben, an denen sie vorüberglitten, nach den schattenhaften Gestalten zweier Polizisten, die vor der Buchhandlung lang standen. Geißbühler und Zumsteg, dachte er, und dann... Den Fontane sollte ich doch endlich einmal zahlen. Unser Spiel, antwortete er endlich, können wir nicht aufgeben. Du bist in jener Nacht in der Türkei schuldig geworden, weil du die Wette geboten hast, Gastmann. Und ich, weil ich sie angenommen habe. Sie fuhren am Bundeshaus vorbei. Du glaubst immer noch, ich hätte den Schmied getötet. Ich habe keinen Augenblick daran geglaubt, antwortete der Alte und fuhr dann fort, gleichgültig zusehend, wie der andere seine Pfeife in Brand steckte. Es ist mir nicht gelungen, dich der Verbrechen zu überführen, die du begangen hast. Nun werde ich dich eben dessen überführen, das du nicht begangen hast. Gastmann schaute den Kommissär prüfend an. Auf diese Möglichkeit bin ich noch gar nicht gekommen. Ich werde mich vorsehen müssen. Der Kommissär schwieg. Vielleicht bist du ein gefährlicherer Bursche, als ich dachte, alter Mann, meinte Gastmann in seiner Ecke nachdenklich. Der Wagen hielt, sie waren am Bahnhof. Es ist das letzte Mal, dass ich mit dir rede, Berlach. Das nächste Mal werde ich dich töten, gesetzt, dass du deine Operation überstehst. Du irrst dich, sagte Berlach, der auf dem morgendlichen Platz stand, alt und leicht frierend. Du wirst mich nicht töten. Ich bin der Einzige, der dich kennt. Und so bin ich auch der Einzige, der dich richten kann. Ich habe dich gerichtet, Gastmann. Ich habe dich zum Tode verurteilt. Du wirst den heutigen Tag nicht mehr überleben. Der Henker, den ich ausersehen habe, wird heute zu dir kommen. Er wird dich töten, denn das muss nun eben einmal in Gottes Namen getan werden. Gastmann zuckte zusammen und starrte den Alten verwundert an. Doch dieser ging in den Bahnhof hinein, die Hände im Mantel vergraben, ohne sich umzukehren, hinein in das dunkle Gebäude, das sich langsam mit Menschen füllte. Du Narr! Du Narr! Schrie Gastmann nun plötzlich dem Kommissär nach, so laut, dass sich einige Passanten umdrehten. Doch Berlach war nicht mehr zu sehen. Der Tag, der nun immer mehr heraufzog, war klar und mächtig. Die Sonne, ein makelloser Ball, warf harte und lange Schatten, sie höher rollend, nur wenig verkürzend. Die Stadt lag da, eine weiße Muschel, das Licht aufsaugend, in ihren Gassen verschluckend, um es nachts mit tausend Lichtern wieder auszuspeien. Ein Ungeheuer, das immer neue Menschen gebar, zersetzte, begrub. Immer strahlender wurde der Morgen, ein leuchtender Schild über dem Verhallen der Glocken. Chance wartete, bleich im Licht, das von den Mauern prallte, eine Stunde lang. Er ging unruhig in den Lauben vor der Kathedrale auf und ab, sah auch zu den Wasserspeiern hinauf, wilde Fratzen, die auf das Pflaster starrten, das im Sonnenlicht lag. Endlich öffneten sich die Portale. Der Strom der Menschen war gewaltig. Lüthi hatte gepredigt, doch sah er sofort den weißen Regenmantel. Anna kam auf ihn zu. Sie sagte, dass sie sich freue, ihn zu sehen, und gab ihm die Hand. Sie gingen die Kesslergasse hinauf, mitten im Schwarm der Kirchgänger, umgeben von alten und jungen Leuten, hier ein Professor, da eine sonntäglich herausgeputzte Bäckersfrau, dort zwei Studenten mit einem Mädchen, einige Dutzend Beamte, Lehrer, alle sauber, alle gewaschen, alle hungrig, alle sich auf ein besseres Essen freuend. Sie erreichten den Casinoplatz, überquerten ihn und gingen ins Marzili hinunter. Auf der Brücke blieben sie stehen. Fräulein Anna, heute werde ich Ulrichs Mörder stellen. Wissen Sie denn, wer es ist? Er schaute sie an. Sie stand vor ihm, bleich und schmal. Ich glaube es zu wissen. Werden Sie mir, wenn ich ihn gestellt habe... Er zögerte etwas in seiner Frage. Das gleiche wie Ihrem verstorbenen Bräutigam sein? Anna antwortete nicht sofort. Sie zog ihren Mantel enger zusammen, als fröre sie. Ein leichter Wind stieg auf, brachte ihre blonden Haare durcheinander. Aber dann sagte sie, »So wollen wir es halten.« Sie gaben sich die Hand, und Anna ging ans andere Ufer. Er sah ihr nach. Ihr weißer Mantel leuchtete zwischen den Birkenstämmen, tauchte zwischen Spaziergängern unter, kam wieder hervor, verschwand endlich. Dann ging er zum Bahnhof, wo er den Wagen gelassen hatte. Er fuhr nach Ligertz. Es war gegen Mittag, als er ankam. Denn er fuhr langsam, hielt manchmal auch an, ging rauchend in die Felder hinein, kehrte wieder zum Wagen zurück, fuhr weiter. Er hielt in Ligaz vor der Station, stieg dann die Treppe zur Kirche empor. Er war ruhig geworden. Der See war tiefblau, die Reben entlaubt und die Erde zwischen ihnen braun und locker. Doch Chance sah nichts und kümmerte sich um nichts. Er stieg unaufhaltsam und gleichmäßig hinauf, ohne sich umzukehren und ohne innezuhalten. Der Weg führte steil bergan. Von weißen Mauern eingefasst, ließ Rebberg um Rebberg zurück. Chance stieg immer höher, ruhig, langsam, unbeirrbar, die rechte Hand in der Manteltasche. Manchmal kreuzte eine Eidechse seinen Weg. Bussarde stiegen auf. Das Land zitterte im Feuer der Sonne, als wäre es Sommer. Er stieg unaufhaltsam. Später tauchte er in den Wald ein, die Reben verlassend. Es wurde kühler. Zwischen den Stämmen leuchteten die weißen Jurafelsen. Er stieg immer höher hinan, immer im gleichen Schritt gehend, immer im gleichen stetigen Gang vorrückend und betrat die Felder. Es war Acker- und Weideland. Der Weg stieg sanfter. Er schritt an einem Friedhof vorbei, ein Rechteck von einer grauen Mauer eingefasst, mit weit offenem Tor. Schwarz gekleidete Frauen schritten auf den Wegen. Ein alter, gebückter Mann stand da, schaute dem Vorbeiziehenden nach, der immer weiter schritt, die rechte Hand in der Manteltasche. Er erreichte Prel, schritt am Hotel Bären vorbei und wandte sich gegen Lamboin. Die Luft über der Hochebene stand unbewegt und ohne Dunst. Die Gegenstände, auch die entferntesten, traten überdeutlich hervor. Nur der Grat des Chasserals war mit Schnee bedeckt, sonst leuchtete alles in einem hellen Braun, durchbrochen vom Weiß der Mauern und dem Rot der Dächer von den schwarzen Bändern der Äcker. Gleichmäßig schritt Chance weiter. Die Sonne schien ihm in den Rücken und warf seinen Schatten vor ihm her. Die Straße senkte sich, er schritt gegen die Sägerei, nun schien die Sonne seitlich. Er schritt weiter, ohne zu denken, ohne zu sehen, nur von einem Willen getrieben, von einer Leidenschaft beherrscht. Ein Hund bellte irgendwo, dann kam er heran, beschnupperte den stetig Vordringenden, lief wieder weg, Chance ging weiter, immer auf der rechten Straßenseite, einen Schritt um den anderen, nicht langsamer, nicht schneller, dem Haus entgegen, das nun im Braun der Felder auftauchte, von kahlen Pappeln umrahmt. Chance verließ den Weg und schritt über die Felder. Seine Schuhe versanken in der warmen Erde eines ungepflügten Ackers. Er schritt weiter. Dann erreichte er das Tor. Es war offen. Chance schritt hindurch. Im Hof stand ein amerikanischer Wagen. Chance achtete nicht auf ihn. Er ging zur Haustüre. Auch sie war offen. Chance betrat einen Vorraum, öffnete eine zweite Tür und schritt dann in eine Halle hinein, die das Parterre einnahm. Chance blieb stehen. Durch die Fenster ihm gegenüber fiel grelles Licht. Vor ihm, nicht 5 Schritte entfernt, stand Gastmann und neben ihm riesenhaft die Diener, unbeweglich und drohend, 2 Schlechter. Alle 3 waren in Mänteln. Koffer neben sich getürmt, alle 3 waren reisefertig. Chance blieb stehen. »Sie sind es also«, sagte Gastmann und sah leicht verwundert das ruhige, bleiche Gesicht des Polizisten und hinter diesem die noch offene Türe. Dann fing er an zu lachen. »So meinte es der Alte, nicht ungeschickt, ganz und gar nicht ungeschickt.« Gastmanns Augen waren weit aufgerissen und eine gespenstische Heiterkeit leuchtete in ihnen auf. Ruhig, ohne ein Wort zu sprechen und fast langsam, nahm einer der 2 Schlechter einen Revolver aus der Tasche und schoss. Chance fühlte an der linken Achsel einen Schlag, riss die rechte aus der Tasche und warf sich auf die Seite. Dann schoss er 3-mal, in das nun wie in einem leeren, unendlichen Raume verhallende Lachen Gastmanns hinein. Von Chance durchs Telefon verständigt, eilte Charnel von Lamboin herbei, von Twan Klinner und von Biel kam das Überfallkommando. Man fand Chance blutend bei den drei Leichen, ein weiterer Schuss hatte ihn am linken Unterarm getroffen. Das Gefecht musste kurz gewesen sein, doch hatte jeder der drei nun Getöteten noch geschossen. Bei jedem fand man einen Revolver, der eine der Diener hielt den seinen mit der Hand umklammert. Was sich nach dem Eintreffen Charnels weiter ereignete, konnte Chance nicht mehr erkennen. Als ihn der Arzt von Neuville verband, fiel er zweimal in Ohnmacht. Doch erwiesen sich die Wunden nicht als gefährlich. Später kamen Dorfbewohner, Bauern, Arbeiter, Frauen. Der Hof war überfüllt und die Polizei sperrte ab. Einem Mädchen aber gelang es, bis in die Halle zu dringen, wo es sich laut schreiend über Gastmann warf. Es war die Kellnerin, Charnels Braut. Er stand dabei, rot vor Wut. Dann brachte man Chance mitten durch die zurückweichenden Bauern in den Wagen. »Da liegen sie alle drei«, sagte Lutz am anderen Morgen und wies auf die Toten. Aber seine Stimme klang nicht triumphierend. Sie klang traurig und müde. Von Schwendi nickte konsterniert. Der Oberst war mit Lutz im Auftrag seiner Klienten nach Biel gefahren. Sie hatten den Raum betreten, in dem die Leichen lagen. Durch ein kleines, vergittertes Fenster fiel ein schräger Lichtstrahl. Die beiden standen da in ihren Mänteln und froren. Lutz hatte rote Augen. Die ganze Nacht hatte er sich mit Gastmanns Tagebüchern beschäftigt, mit schwer leserlichen, stenografierten Dokumenten. Lutz vergrub seine Hände tiefer in die Taschen. »Da stellen wir Menschen aus Angst voreinander Staaten auf, von Schwendi. Umgeben uns mit Wächtern jeder Art, mit Polizisten, mit Soldaten, mit einer öffentlichen Meinung. Aber was nützt es uns?« Lutzens Gesicht verzerrte sich. Seine Augen traten hervor und er lachte ein hohles, meckerndes Gelächter in den Raum hinein, der sie kalt und arm umgab. »Ein Hohlkopf an der Spitze einer Großmacht, Nationalrat. Und schon werden wir weggeschwemmt. Ein Gastmann. Und schon sind unsere Ketten durchbrochen, die Vorposten umgangen.« Von Schwendi sah ein, dass es am besten war, den Untersuchungsrichter auf realen Boden zu bringen, wusste aber nicht recht wie. »Unsere Kreise werden eben von allen möglichen Leuten geradezu schamlos ausgenützt. Es ist peinlich. Überaus peinlich.« »Niemand hatte eine Ahnung.« »Und Schmidt?« fragte der Nationalrat, froh, auf ein Stichwort gekommen zu sein. »Wir haben bei Gastmann eine Mappe gefunden, die Schmidt gehörte. Sie enthielt Angaben über Gastmanns Leben und Vermutungen über dessen Verbrechen. Schmidt versuchte, Gastmann zu stellen. Er tat dies als Privatperson. Ein Fehler, den er büßen musste. Denn es ist bewiesen, dass Gastmann auch Schmidt ermorden ließ. Schmidt muss mit der Waffe getötet worden sein, die einer der Diener in der Hand hielt, als ihn Chance erschoss. Die Untersuchung der Waffe hat dies sofort bestätigt. Auch der Grund seiner Ermordung ist klar. Gastmann fürchtete, durch Schmidt entlarvt zu werden. Schmidt hätte sich uns anvertrauen sollen. Aber er war jung und ehrgeizig.« Berlach betrat die Totenkammer. Als Lutz den Alten sah, wurde er melancholisch und verbarg die Hände wieder in seinen Taschen. »Nun, Kommissär«, sagte er und stand von einem Bein auf das andere, »es ist schön, dass wir uns hier treffen. Sie sind rechtzeitig von Ihrem Urlaub zurück und ich kam auch nicht zu spät mit meinem Nationalrat hergebraust. Die Toten sind serviert. Wir haben uns viel gestritten, Berlach. Ich war für eine ausgeklügelte Polizei mit allen Schikanen. Am liebsten hätte ich Sie noch mit der Atombombe versehen. Und Sie, Kommissär, mehr für etwas Menschliches. Für eine Art Landjägertruppe aus biederen Großvätern. Begraben wir den Streit. Wir hatten beide Unrecht. Chanz hat uns ganz unwissenschaftlich mit seinem bloßen Revolver widerlegt. Ich will nicht wissen, wie. Nun gut, es war Notwehr. Wir müssen ihm glauben und wir dürfen ihm glauben. Die Beute hat sich gelohnt. Die Erschossenen verdienen 1000 Mal den Tod, wie die schöne Redensart heißt. Und wenn es nach der Wissenschaft gegangen wäre, schnüffelten wir jetzt bei fremden Diplomaten herum. Ich werde Chance befördern müssen. Aber wie Esel stehen wir da, wir beide. Der Fall Schmied ist abgeschlossen. Lutz senkte den Kopf, verwirrt durch das rätselhafte Schweigen des Alten, sank in sich zusammen, wurde plötzlich wieder der korrekte, sorgfältige Beamte, räusperte sich und wurde, wie er den noch immer verlegenen von Schwendi bemerkte, rot. Dann ging er, vom Oberst begleitet, langsam hinaus in das Dunkel irgendeines Korridors und ließ Berlach allein zurück. Die Leichen lagen auf Tragbahren und waren mit schwarzen Tüchern zugedeckt. Von den kahlen, grauen Wänden blätterte der Gips. Berlach trat zu der mittleren Bahre und deckte den Toten auf. Es war Gastmann. Berlach stand leicht über ihn gebeugt, das schwarze Tuch noch in der linken Hand. Schweigend schaute er auf das wächserne Antlitz des Toten nieder, auf den immer noch heiteren Zug der Lippen. Doch waren die Augenhöhlen jetzt noch tiefer, und es lauerte nichts Schreckliches mehr in diesen Abgründen. So trafen sie sich zum letzten Male, der Jäger und das Wild, das nun erledigt zu seinen Füßen lag. Berlach ahnte, dass sich nun das Leben beider zu Ende gespielt hatte, und noch einmal glitt sein Blick die Jahre hindurch, legte sein Geist den Weg durch die geheimnisvollen Gänge des Labyrinths zurück, das beider Leben war. Nun blieb zwischen ihnen nichts mehr als die Unermesslichkeit des Todes. Ein Richter, dessen Urteil das Schweigen ist. Berlach stand immer noch gebückt, und das fahle Licht der Zelle lag auf seinem Gesicht und auf seinen Händen, umspielte auch die Leiche, für beide geltend, für beide erschaffen, beide versöhnend. Das Schweigen des Todes sank auf ihn, kroch in ihn hinein, aber es gab ihm keine Ruhe wie dem anderen. Die Toten haben immer recht. Langsam deckte Berlach das Gesicht Gastmanns wieder zu. Das letzte Mal, dass er ihn sah. Von nun an gehörte sein Feind dem Grab. Nur ein Gedanke hatte ihn jahrelang beherrscht: den zu vernichten, der nun im kahlen, grauen Raume zu seinen Füßen lag, vom niederfallenden Gips wie mit leichtem, spärlichem Schnee bedeckt. Und nun war dem Alten nichts mehr geblieben als ein müdes Zudecken, als eine demütige Bitte um Vergessen, die einzige Gnade, die ein Herz besänftigen kann, das ein wütendes Feuer verzehrt. Dann, noch am gleichen Tag, Punkt 8, betrat Chanz das Haus des Alten im Altenberg, von ihm dringend für diese Stunde hergebeten. Ein junges Dienstmädchen mit weißer Schürze hatte ihm zu seiner Verwunderung geöffnet, und wie er in den Korridor kam, hörte er aus der Küche das Kochen und Brodeln von Wasser und Speisen, das Klirren von Geschirr. Das Dienstmädchen nahm ihm den Mantel von den Schultern, er trug den linken Arm in der Schlinge. Trotzdem war er im Wagen gekommen. Das Mädchen öffnete ihm die Türe zum Esszimmer und erstarrt, blieb Chanz stehen. Der Tisch war feierlich für zwei Personen gedeckt. In einem Leuchter brannten Kerzen, und an einem Ende des Tisches saß Berlach in einem Lehnstuhl, von den stillen Flammen rot beschienen, ein unerschütterliches Bild der Ruhe. »Nimm Platz, Chanz«, rief der Alte seinem Gast entgegen und wies auf einen zweiten Lehnstuhl, der an den Tisch gerückt war. Chanz setzte sich betäubt. »Ich wusste nicht, dass ich zu einem Essen komme«, sagte er endlich. »Wir müssen deinen Sieg feiern«, antwortete der Alte ruhig und schob den Leuchter etwas auf die Seite, sodass sie sich voll ins Gesicht sahen. Dann klatschte er in die Hände. Die Türe öffnete sich und eine stattliche, rundliche Frau brachte eine Platte, die bis zum Rande überhäuft war mit Sardinen, Krebsen, Salaten von Gurken, Tomaten, Erbsen, besetzt mit Bergen von Mayonnaise und Eiern, dazwischen kalter Aufschnitt, Hühnerfleisch und Lachs. Der Alte nahm von allem. Chanz, der sah, was für eine Riesenportion der Magenkranke aufschichtete, ließ sich in seiner Verwunderung nur etwas Kartoffelsalat geben. Was wollen wir trinken? Ligerzer? Gut, Ligerzer, antwortete Chanz wie träumend. Das Dienstmädchen kam und schenkte ein. Berlach fing an zu essen, nahm dazu Brot, verschlang den Lachs, die Sardinen, das Fleisch der roten Krebse, den Aufschnitt, die Salate, die Mayonnaise und den kalten Braten, klatschte in die Hände, verlangte noch einmal. Chanz wie starr war noch nicht mit seinem Kartoffelsalat fertig. Berlach ließ sich das Glas zum dritten Male füllen. Nun die Pasteten und den roten Neuenburger. Die Teller wurden gewechselt. Berlach ließ sich 3 Pasteten auf den Teller legen, gefüllt mit Gänseleber, Schweinefleisch und Trüffeln. Sie sind doch krank, Kommissär. Heute nicht, Chanz, heute nicht. Ich feiere, dass ich Schmieds Mörder endlich gestellt habe. Er trank das 2. Glas Roten aus und fing die 3. Pastete an, pausenlos essend, gierig die Speisen dieser Welt in sich hineinschlingend, zwischen den Kiefern zermalmend, ein Dämon, der einen unendlichen Hunger stillte. An der Wand zeichnete sich, 2-mal vergrößert, in wilden Schatten seine Gestalt ab, die kräftigen Bewegungen der Arme, das Senken des Kopfes gleich dem Tanz eines triumphierenden Negerhäuptlings. Chanz sah voll Entsetzen nach diesem unheimlichen Schauspiel, das der Todkranke bot. Unbeweglich saß er da, ohne zu essen, ohne den geringsten Bissen zu sich zu nehmen. Nicht einmal am Glas nippte er. Berlach ließ sich Kalbskoteletten, Reis, Pommes frites und grünen Salat bringen, dazu Champagner. Chanz zitterte. Sie verstellen sich. Sie sind nicht krank, keuchte er. Der andere antwortete nicht sofort. Zuerst lachte er, und dann beschäftigte er sich mit dem Salat, jedes Blatt einzeln genießend. Chanz wagte nicht, den grauenvollen Alten ein 2. Mal zu fragen. Ja, Chanz, sagte Berlach endlich, und seine Augen funkelten wild. Ich habe mich verstellt. Ich war nie krank. Und er schob sich ein Stück Kalbfleisch in den Mund, aß weiter, unaufhörlich, unersättlich. Da begriff Chanz, dass er in eine heimtückische Falle geraten war, deren Türe nun hinter ihm ins Schloss schnappte. Kalter Schweiß brach aus seinen Poren, das Entsetzen umklammerte ihn mit immer stärkeren Armen. Die Erkenntnis seiner Lage kam zu spät. Es gab keine Rettung mehr. Sie wissen es, Kommissär. Ja, Chanz, ich weiß es, sagte Berlach fest und ruhig, aber ohne dabei die Stimme zu heben, als spräche er von etwas Gleichgültigem. Du bist Schmieds Mörder. Dann griff er nach dem Glas Champagner und leerte es in einem Zug. Ich habe es immer geahnt, dass Sie es wissen. Der Alte verzog keine Miene. Es war, als ob ihn nichts mehr interessiere als dieses Essen. Unbarmherzig häufte er sich den Teller zum 2. Mal voll mit Reis, goss Soße darüber, türmte ein Kalbskotelett obenauf. Noch einmal versuchte sich Chanz zu retten, sich gegen den teuflischen Esser zur Wehr zu setzen. Die Kugel stammt aus dem Revolver, den man beim Diener gefunden hat. In Berlachs zusammengekniffenen Augen wetterleuchtete es verächtlich. Unsinn, Chanz, du weißt genau, dass es dein Revolver ist, den der Diener in der Hand hielt, als man ihn fand. Du selbst hast ihn dem Toten in die Hand gedrückt. Nur die Entdeckung, dass Gastmann ein Verbrecher war, verhinderte dein Spiel zu durchschauen. Das werden sie mir nie beweisen können. Der Alte reckte sich in seinem Stuhl, nun nicht mehr krank und zerfallen, sondern mächtig und gelassen. Das Bild einer übermenschlichen Überlegenheit. Ein Tiger, der mit seinem Opfer spielt, und trank den Rest des Champagners aus. Dann ließ er sich von der unaufhörlich kommenden und gehenden Bedienerin Käse servieren. Dazu aß er Radieschen, Salzgurken und Perlzwiebeln. Immer neue Speisen nahm er zu sich, als koste er nur noch einmal, zum letzten Male das, was die Erde dem Menschen bietet. Hast du es immer noch nicht begriffen, Chance, dass du mir deine Tat schon lange bewiesen hast? Der Revolver stammt von dir, den Gastmanns Hund, den du erschossen hast, mich zu retten, wies eine Kugel vor, die von der Waffe stammen musste, die Schmied den Tod brachte. Von deiner Waffe. Du selbst brachtest die Indizien herbei, die ich brauchte. Du hast dich verraten, als du mir das Leben rettetest. Als ich ihnen das Leben rettete, darum fand ich die Bestie nicht mehr. Wussten Sie, dass Gastmann einen Bluthund besaß? Ja, ich hatte meinen linken Arm mit einer Decke umwickelt. Dann haben Sie mir auch hier eine Falle gestellt. Auch damit. Aber den ersten Beweis hast du mir gegeben, als du mit mir am Freitag über Ins nach Liggertz fuhrst, um mir die Komödie mit dem blauen Charon vorzuspielen. Schmied fuhr am Mittwoch über Zollikofen, das wusste ich, denn er hielt in jener Nacht bei der Garage in Lies. Wie konnten Sie das wissen? Ich habe ganz einfach telefoniert. Wer in jener Nacht über Ins und Erlach fuhr, war der Mörder. Du, Chance, du kamst von Grindelwald. Die Pension Eiger besitzt ebenfalls einen blauen Mercedes. Seit Wochen hattest du Schmied beobachtet, jeden seiner Schritte überwacht, eifersüchtig auf seine Fähigkeiten, auf seinen Erfolg, auf seine Bildung, auf sein Mädchen. Du wusstest, dass er sich mit Gastmann beschäftigte. Du wusstest sogar, wann er ihn besuchte, aber du wusstest nicht, warum. Da fiel dir durch Zufall auf seinem Pult die Mappe mit den Dokumenten in die Hände. Du beschlossest, den Fall zu übernehmen und Schmied zu töten, um einmal selber Erfolg zu haben. Du dachtest richtig. Es würde dir leicht fallen, Gastmann mit einem Mord zu belasten. Wie du nun in Grindelwald den blauen Mercedes sahst, wusstest du deinen Weg. Du hast den Wagen für die Nacht auf den Donnerstag gemietet. Ich ging nach Grindelwald, um das festzustellen. Das Weitere ist einfach. Du fuhrst über Liggertz nach Schernels und ließest den Wagen im Twanbachwald stehen. Du durchquertest den Wald auf einer Abkürzung durch die Schlucht, wodurch du auf die Straße Twan-Lamboin gelangtest. Bei den Felsen wartetest du Schmied ab. Er erkannte dich und stoppte verwundert. Er öffnete die Türe und dann hast du ihn getötet. Du hast es mir ja selbst erzählt. Und nun hast du, was du wolltest. Seinen Erfolg, seinen Posten, seinen Wagen und seine Freundin. Chance hörte dem unerbittlichen Schachspieler zu, der ihn matt gesetzt hatte und nun sein grauenhaftes Mahl beendete. Die Kerzen brannten unruhiger, das Licht flackerte auf den Gesichtern der zwei Männer, die Schatten verdichteten sich. Totenstille herrschte in dieser nächtlichen Hölle. Die Dienerinnen kamen nicht mehr. Der Alte saß jetzt unbeweglich, er schien nicht einmal mehr zu atmen. Das flackernde Licht umfloss ihn mit immer neuen Wellen, rotes Feuer, das sich am Eis seiner Stirne und seiner Seele brach. »Sie haben mit mir gespielt«, sagte Chance langsam. »Ich habe mit dir gespielt«, antwortete Berlach mit furchtbarem Ernst. »Ich konnte nicht anders. Du hast mir Schmied getötet und nun musste ich dich nehmen.« »Um Gastmann zu töten«, ergänzte Chance, der mit einem Male die ganze Wahrheit begriff. »Du sagst es. Mein halbes Leben habe ich hingegeben, Gastmann zu stellen, und Schmied war meine letzte Hoffnung. Ich hatte ihn auf den Teufel in Menschengestalt gehetzt, ein edles Tier auf eine wilde Bestie. Aber dann bist du gekommen, Chance, mit deinem lächerlichen, verbrecherischen Ehrgeiz und hast mir meine einzige Chance vernichtet. Da habe ich dich genommen, dich, den Mörder, und habe dich in meine furchtbarste Waffe verwandelt, denn dich trieb die Verzweiflung. Der Mörder musste einen anderen Mörder finden. Ich machte mein Ziel zu deinem Ziel. Es war für mich die Hölle. Es war für uns beide die Hölle. Von Schwendis dazwischenkommen trieb dich zum Äußersten. Du musstest auf irgendeine Weise Gastmann als Mörder entlarven. Jedes Abweichen von der Spur, die auf Gastmann deutete, konnte auf deine führen. Nur noch Schmieds Mappe konnte dir helfen. Du wusstest, dass sie in meinem Besitze war, aber du wusstest nicht, dass sie Gastmann bei mir geholt hatte. Darum hast du mich in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag überfallen. Auch beunruhigte dich, dass ich nach Grindelwald ging. Sie wussten, dass ich es war, der sie überfiel? Ich wusste das vom ersten Moment an. Alles, was ich tat, geschah mit der Absicht, dich in die äußerste Verzweiflung zu treiben. Und wie die Verzweiflung am größten war, gingst du hin nach Lombard, um irgendwie die Entscheidung zu suchen. Einer von Gastmanns Dienern fing an zu schießen. Ich habe Gastmann am Sonntagmorgen gesagt, dass ich einen schicken würde, ihn zu töten. Chance taumelte. Es überlief ihn eiskalt. Da haben sie mich und Gastmann aufeinander gehetzt wie Tiere. Bestie gegen Bestie, kam es unerbittlich vom anderen Lehnstuhl her. Dann waren Sie der Richter und ich der Henker. Es ist so. Und ich, der ich nur Ihren Willen ausführte, ob ich wollte oder nicht, bin nun ein Verbrecher, ein Mensch, den man jagen wird. Chance stand auf, stützte sich mit der rechten, unbehinderten Hand auf die Tischplatte. Nur noch eine Kerze brannte. Chance suchte mit brennenden Augen in der Finsternis des alten Umrisse zu erkennen, sah aber nur einen unwirklichen schwarzen Schatten. Unsicher und tastend machte er eine Bewegung gegen die Rocktasche. Lass das. Es hat keinen Sinn. Lutz weiß, dass du bei mir bist. Und die Frauen sind noch im Haus, hörte er den Alten sagen. Ja, es hat keinen Sinn. Der Fall Schmied ist erledigt, sagte der Alte durch die Dunkelheit des Raumes hindurch. Ich werde dich nicht verraten. Aber geh. Irgendwohin. Ich will dich nie mehr sehen. Es ist genug, dass ich einen richtete. Geh. Geh. Chance ließ den Kopf sinken und ging langsam hinaus. Verwachsend mit der Nacht, und wie die Türe ins Schloss fiel und wenig später draußen ein Wagen davonfuhr, erlosch die Kerze, den Alten, der die Augen geschlossen hatte, noch einmal in das Licht einer grellen Flamme tauchend. Berlach saß die ganze Nacht im Lehnstuhl, ohne aufzustehen, ohne sich zu erheben. Die ungeheure, gierige Lebenskraft, die noch einmal mächtig in ihm aufgeflammt war, sank in sich zusammen, drohte zu erlöschen. Tollkühn hatte der Alte noch einmal ein Spiel gewagt, aber in einem Punkte hatte er Chance belogen. Und als am frühen Morgen bei Tagesanbruch Lutz ins Zimmer stürmte, verwirrt berichtend, Chance sei zwischen Ligertz und Twann unter seinem vom Zug erfassten Wagen tot aufgefunden worden, traf er den Kommissär todkrank. Mühsam befahl der Alte, Hungertobel zu benachrichtigen, jetzt sei Dienstag und man könne ihn operieren. Nur noch ein Jahr. Nur noch ein Jahr, hörte Lutz den zum Fenster hinaus in den gläsernen Morgen starrenden Alten sagen. Musik.